Zurzeit setzen die USA, denen es nicht gefällt, dass nach der Entlarvung der zusätzlichen Einfuhr von Saatabschussdampen, die sie in Verschwörung mit den Kriegsfanatikern der südkoreanischen Armee forciert hatten, die Untersuchung über den Einfluss auf die Umwelt des Standortes von Saat erneut durchgeführt wird, die südkoreanischen Behörden unter Druck und zwingen diese ganz offen zur Stationierung von Saat. In Zusammenhang damit gab der Sprecher des Koreanischen Nationalkomitees für Friedensschutz am 18. Juni eine Stellungnahme ab. In der Stellungnahme hieß es: Die südkoreanische Regierung wird heute von den USA, die zur Erlaubnis der Saat-Stationierung zwingen, und den proamerikanischen konservativen Kräften, die sich mit den Amerikanern verschwören, sowie von den gesellschaftlichen Kreisen Südkoreas und den Nachbarländern, die gegen die Saat-Stationierung protestieren, zwei- und dreifach unter Druck gesetzt. Es ist klar und eindeutig, dass die Stationierung von Saat nicht den Schutz Südkoreas vor der Bedrohung durch Nordkorea, wie die USA und die Konservativen Südkoreas propagieren, zum Ziel hat, sondern voll und ganz ein Kettenglied der Aggressionspolitik der USA dazu ist, Südkorea in eine Vorpostenbasis des Raketenabwehrsystems für die Verwirklichung ihrer Weltherrschaftsstrategie zu verwandeln. Falls es forciert wird, wird eine höchst gefährliche Situation entstehen, wo Südkorea eine nukleare Zeitbombe hat, die zu jeder Zeit explodieren kann. Wenn die südkoreanische Regierung wirklich den Willen der Bevölkerung vertritt, die an den Kerzendemonstrationen teilnahmen, soll sie den Zwang der USA nicht akzeptieren, sondern mit Vernunft der Forderung der südkoreanischen Bevölkerung verschiedener Kreise nach dem Widerruf der Saat-Stationierung nachkommen. Wenn sie die Qualen durch die Saat-Frage loswerden will, soll sie besser den Rat der Landsleute befolgen, die äußeren Kräfte zurückzuweisen und mit dem Geist der nationalen Souveränität zu leben. Wenn die südkoreanische Regierung der Zeittendenz zuwider die Stationierung von Saat erlaubt, wird sie wie das ehemalige Bakun-Regime, das das US-amerikanische Raketenabwehrsystem Saat für ein Amulett hielt, sich für dessen Stationierung einsetzte und letzten Endes im Grab der Geschichte begraben wurde, einen erbärmlichen Untergang erleben und wird auf ewig durch die Geschichte und Nation im Stich gelassen. Die räuberische Handlung der USA, die ganz wild Südkorea zur Saat-Stationierung zwingen, ist keinesfalls zuzulassen. Die südkoreanische Bevölkerung soll die Flammen des antiamerikanischen Kampfes dafür, die US-Truppen, die ihr von Jahrhundert zu Jahrhundert nur Unglück und Leiden zufügen, mit ihren Atomkriegsrüstungen einschließlich des Raketenabwehrsystems Saat aus dem heiligen Heimat zu verjagen, noch heftiger lodern lassen.